Die Kriegerin stürzt ab, durchtrennte den Nabel fiel sie ins michige dunkle Tief. Sie kam hart auf. Wie erschlagen lag sie dort, auch die Sonne der schönen neuen Welt grinste ihr frech ins Gesicht. Erschlagen, du hast mich erschlagen, und was übrig bleibt, ist die Asche im Feuer und die kalten Sterne am Himmel, die um uns kreisen wie hungrige Geier. Die Kriegerin stürzte ab, etwas wuchs in ihr, doch fand kein Nest. Die Kriegerin stürzte ab, etwas wuchs in ihr, doch fand kein Nest. So viel zerbrochene Nester in den 32-stöckigen Särgen aus Stahlbeton. Die Kriegerin stürzte ab, doch sie war nicht allein, nein. Im Grunde genommen war die ganze Welt wie sie. Verdammt viele, leer und ausgebrannt. Wie kalte Sterne. Wir sind kalte Sterne bei Tag und bei Nacht. Wir sind kalte Sterne, so viel, so leer, so ausgebrannt.